Warum heißt die Kirche außerdem apostolisch? Die wahre Kirche heißt außerdem apostolisch, weil sie ohne Unterbrechung bis zu den Aposteln hinaufreicht, weil sie alles glaubt und lehrt, was die Apostel geglaubt und gelehrt haben, und weil sie geleitet und regiert wird von ihren rechtmäßigen Nachfolgern. Was eben momentan im Sinn der Jurisdiktion nicht der Fall ist, aber es gibt aus dem Sakramental, gibt es ja aus den Bischöfe, die keine ordentliche Rechtsprechungsgewalt haben. Aber das kann ja wieder kommen, solange die sakramentale Sukzession der Apostel, den Bischöfen, weiter besteht, und die muss immer weiter bestehen. Also, die Kirche heißt nicht apostolisch, weil sie Apostolat treibt. Es gibt ja einen ganz berühmten traditionalistischen Prediger, sagen wir mal, Ex-Pius-Bruderschaftspriester, der Pater Pfeiffer, eine echte Pfeife, der ein Seminar betreibt und irgendwo einen Bischof gesucht hat, mit allen möglichen Leuten aufgekreuzt hat, sich auch immer fleißig ins Internet gestellt, wenn er gerade wieder gehabt hat, irgendwelche dahergelaufenen sozusagen, und eigenartigen Geschichten. Jedenfalls einmal geschrieben, ja, apostolisch, das müsste ja diese Note des Apostolischen, ist wirklich so gemeint und geschrieben, also in Bezug auf die vierte Note der wahren Kirche, dass man, der Priester ja Apostolat machen muss. Also vor allem Priester sind sozusagen, die fehlen gegen die Apostolizität der Kirche, wenn sie nicht mindestens 3 Messen am Sonntag lesen. So auf die Art. Ja. Theologisch nicht ganz einwandfrei, sagen wir mal. Ja, hätte besser daran getan, vorher mal wenigstens den Katechismus aufzuschlagen, meine ich Teil der Dogmatik, und ein bisschen wieder kundig zu machen, bevor irgend so einen Käse verzapft. Ja. Apostolisch bezieht sich auf die Apostel und nicht das, was man jetzt allgemein als Apostolat bezeichnet, sondern die Kirche ist auf die Apostel gegründet, und es ist ja nicht von ungefähr, dass man in der liturgischen Erneuerung, das heißt in der Zerstörung der katholischen Liturgie, ab Ende der 40er Jahre, dann vor allem 1955 und 1960, und dann immer weiter viele Apostelfeste gestrichen hat, also vieles, was immer wieder die Kirche, die Priester, die Gläubigen an diese Realität erinnert hat, wie wichtig die Apostel sind, als die Grundfesten und Säulen, auf die die Kirche, durch die die Kirche gegründet worden ist, durch Christus selber. Ja. Jedenfalls, die Kirche heißt apostolisch, die wahre Kirche, die Jesus Christus gegründet hat, weil sie ohne Unterbrechung bis zu den Aposteln hinaufreicht, nämlich in der Fortführung der bischöflichen Weihe, der Bischofsweihe, das ist die Vollkommenheit des Priestertums im Neuen Testament. Weil sie alles glaubt und lehrt, was die Apostel geglaubt und gelehrt haben, ja, weil die eben den Glauben, das ganze Glaubensgut, das Depositum Fidei von Christus empfangen haben, mit dem Tod des letzten Apostels auch die öffentliche Offenbarung abgeschlossen ist, wie die katholische Kirche immer gelehrt hat, und weil sie geleitet und regiert wird von ihren rechtmäßigen Nachfolgern. Deswegen geht es momentan drunter und drüber, weil diese Leitung und diese Regierung gerade nicht da ist. Ist auch witzig, ja? Erst im Laufe der Zeit draufgekommen, weil in 62er Missalen war, ist davon nichts mehr zu sehen, aber in den älteren Missalen haben sie die eine Messe eingefügt, eingeklebt, die unter Pius dem 11. sogar schon, oder am Anfang vom Pontifikat von Pius dem 12. Eingeführt worden ist, für heilige Päpste, die Päpste, von denen es ja sehr viele Heilige gibt, Märtyrer oder Nicht-Märtyrer. Im Vatikan alleine, habe ich gerade gezählt, sind 21 heilige Päpste begraben, von insgesamt 42, 43. Und dann gibt es überall noch in anderen Kirchen, auch an anderen Orten wie in Rom, heilige Päpste. da und dort, also ich weiß nicht, wie viele es genau sind. Die sind immer, die Messe am Festen von heiligen Päpsten war immer die von heiligen Bischöfen, weil der Papst ist Bischof von Rom. Von der Weihe her gibt es ja über der Bischofsweihe nichts. Ja. Also Kardinalsweihe oder so gibt es ja nicht. Auch keine Erzbischofsweihe oder sonstige. Über der Bischofsweihe gibt es sakramental nichts. Der Weihe-Hierarchie. Also die Messe für heilige Päpste war entweder Eigenmesse oder sonst, wenn es die Messe von Kommune war, Messe vom heiligen Bischof, je nachdem Märtyrer oder Nicht-Märtyrer. Und da ist im 20. Jahrhundert irgendwann dann eingeführt worden, diese Messe, Sidiligisme, ja, das Evangelium zitiert von der Ankündigung, vom Versprechen Christi an Petrus, dass er das Oberhaupt der Kirche sein wird. Und dann der Introitus und so weiter. Aus der Stelle, wo Christus dann Petrus den Primat übergibt, nach seiner Auferstehung. Sieh Genesareth bei seiner Erscheinung. Petrus, wenn du mich liebst, dann weide meine Lämmer. Dreimalige Frage, dreimaliges Bekenntnis des heiligen Petrus. Und die Antwort Christi, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Ja. Und da ist eben dann damals das Credo vorgeschrieben, das haben wir dann sowieso fallen gelassen. Vielleicht nicht. Aber jedenfalls die Präfation von den Aposteln. Das hat man aber dann 1960 wieder fallen lassen. Eigenartigerweise, wenn ich gewusst. Die Messe war dann überall drin für heilige Päpste. Also 60 ist die dann überall durchgehend vorgeschrieben. Also auch dann ab 1930, 40 irgendwann dann so war. Rechtmäßigerweise nur am Anfang der. Bei der Einführung dieser Messe ist eben die Präfation von Aposteln für diese Messe vorgesehen gewesen, genau aus diesem Grund, um uns eben immer daran zu erinnern, wie die Kirche apostolisch ist, wie die Kirche auf den Aposteln beruht, dass der Papst, das Bischof, Nachfolger der Apostel ist und insbesondere Nachfolger des heiligen Petrus mit dem universellen Primat und so weiter. Und das 1960 dann wieder unter den Teppich gekehrt, oder vielleicht schon früher, aber ich glaube, das ist 1960 dann geändert worden, dass nur die allgemeine Präfation gebetet wird und nicht die von den Aposteln. Das ist so sehr bezeichnend, zusammen mit der Tatsache, dass eben etliche Apostelfeste, die ganzen zwei Sekundarfeste, heilige Johannes bei der Lateinischen Pforte, jetzt die kürzlich erste, das skandalöste überhaupt von allen, die Petri-Stuhlfeier zu Rom, sie fallen lassen am 18. Jänner und am 22. Februar. Petri-Stuhlfeier in der Antiochien, das haben sie beibehalten. Also es ist wirklich, es geht auf keine Kuhhaut, wenn sowas hat machen können. Ausgerechnet die Stuhlfeier des heiligen Petrus in Rom, nicht? Die hat man ausfallen lassen. Und noch andere Sekundarfest, der heilige Paulus, die Bekehrung vom heiligen Paulus. Ist von einem Duplex Maius Fest oder so, seinem Gedächtnis abgerutscht und was weiß ich, oder Drittklassfest. Jedenfalls etliche Zweitfeste von den Aposteln, quer durchs Kirchenjahr, mal einfach ausfallen lassen. Das war eines der großen Prinzipien. Da liegt die Liturgiezerstörer, alles was sich im Laufe der Zeit verdoppelt hat, musste wieder einfach werden. Ja. Gibt es noch viele andere Beispiele aus dieser Zeit. Jedenfalls, dass die Kirche apostolisch ist und in welchem Sinn, das hat man eben gerne dann ein bisschen unter den Teppich gekehrt und zwischen, wie gesagt, Pater Pfeiffer, auch keine Ahnung mehr davon. Ja, das muss erst alles wieder erarbeiten und schauen, dass man es wieder im Kopf richtig kriegt, weil das eben schon sehr lange nicht mehr richtig gelehrt worden ist. Auch nicht bei den Traditionalisten. Also,